If you don't get it the first time, try again. If you don't get it the first time, try again. Thank you. So, einen wunderschönen guten Abend, ihr lieben Leute da draußen an den Rechnern. Wir begrüßen euch recht herzlich zum Mixery Castle 2002 live auf der, oder beziehungsweise in der Burg Lichtenfels in Kusel. Ja, momentan rockt an den Turntables noch Haito. Wir hatten eine kleine Verzögerung, denn wir haben noch alles in den Griff bekommen. Hier hinter mir könnt ihr schon wunderbar sehen, die Meute ist schon kräftig am Rocken und es werden auf jeden Fall noch einen ganzen Haufen mehr Leute kommen. Also das ist schon mal ein ganz klarer Fall. Ja, was soll ich sagen? Letztes Jahr waren wir wieder da, dieses Jahr sind wir wieder da. Jetzt live ab 22 Uhr Autotune mit einem fetten Live-Act. Und dann geht's weiter. Woody, Lexi und K-Paul, Westbam, Mr. X und Mr. Y, Live-Act. Und das Ganze wird natürlich live präsentiert von RadioUnity.net und Mixery Castle 2002. Wie gesagt, liebe Leute, ich werde nachher versuchen, noch ein paar Leute ans Mikrofon zu bekommen für einige Interviews. Zum Beispiel Westbam hat schon zugesagt, African Barbada hat schon zugesagt. Anschließend werde ich dasselbe mit Autotune tun und ich denke mal, ihr werdet einen Haufen Spaß heute haben. Und das Replay, wie gesagt, 3 Monate lang auf RadioUnity.net und natürlich nicht vergessen, auch auf der Seite mixery-castle.de und auf der Seite www.kufa.de. Also wie gesagt, liebe Leute, lange Rede, kurzer Sinn, an den Turntables Haito und ab 22 Uhr gibt es dann live Autotune mit vielen, vielen Extras. Also bleibt dabei, seid geil und liebt uns. Also wie gesagt, Radio Unity, mehr Musik geht Radio nicht. Unity, Club Mission. Star of the show. Hard working. We'll be right back.

Ja, liebe Leute, wir sind immer noch auf der Mixery Castle live heute. Und es ist nicht nur heute, sondern auch morgen noch heute etwas die progressivere Fraktion angesagt. Der Sascha und ich werden euch durch den Abend hier führen. Und momentan, ihr seht's auch, heute haben wir mal wieder den Videostream. Denn so ein Event dürft ihr, denke ich mal, nicht verpassen. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr euch natürlich auch Bild reinziehen. Ansonsten gewohnter Audio, fast CD-Qualität in Audio-Stream. Das bekommt ihr alles bei Radio Unity, denn mehr Musik geht nicht. Unser neues Slogan, mal ganz nebenbei erwähnt. Aber ist ja wurscht, wir werden mit euch feiern die ganze Nacht. Und momentan Autotune live. Wir werden ungefähr noch 20 Minuten bis eine Viertelstunde rocken. Und dann geht's weiter mit DJ Woody. Der Westbam hatte schon zugedacht für ein Interview. Afrika, Islam und viele andere werden wir euch nachher noch vors Mikro zeugen. Ziehen und mit denen natürlich den Waschgang durchführen. Wir werden sie ausquetschen, alle Infos, die für euch wertvoll sind, entlocken. Und dann gucken wir einfach mal, was heute Abend passiert. Es wird bis 5 Uhr gehen. Und morgen geht's dann weiter. Und jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß noch. Die letzten Minuten live mit Autotune. Ja, Leute, manchmal geht das alles ein bisschen schneller, wie man sich das denkt. Ich dachte, die machen noch ein bisschen, ja, aber jetzt ist mittlerweile schon DJ Woody an den Turntables. War eine bisschen längere Pause eben, aber das macht ja nichts. So ist das auf dem Live-Event. Und mittlerweile für die Uhrzeit, Leute, Respekt, ja, also hier ist richtig voll. Wir sind auf der Burg Lichtenfels-Kusel und für mich eine der schönsten Locations überhaupt. In ganz Deutschland, im ganzen Jahr eigentlich, neben vielen anderen vielleicht, aber die Burg hier ist wirklich was ganz Besonderes. Super schön geschmückt und super geile Atmosphäre. Und jetzt erstmal viel Spaß mit DJ Woody. Show me, you can blow me, 'cause I don't care about the glam you throw me. I'm self-made, overpaid. I'm not a glam, and I'm not afraid to do something, to move something, to go out to the clubs, to screw something. I'm Gandhi Khan, the disco don, got turntables from Pakistan. It's after one, headphones on, about to bang the spot to exhaustion. I'm crossing overseas, promoters freeze, cause I make 6-0 DJ fees. But ain't the G's, the group B, the group. I turn them all down to produce down beats. It's funny, listen, Dunny, I got bank and I don't even spend the money. Someone on the phone, you know, bet your cone. Mad cause I played hip hop at home, but I'm Ali G, so don't test me. The one to get the coochie squirt and pee from ecstasy, yeah, you know me. The one on a dance floor killing spree, but I don't fight, but I just might pull your girl by the end of the night. I know it ain't right, but ass is my vice and I like it tight. So grab your girl before I download on a site. Stealth out, so bizarre. What's the violence? Tapes, take this. I'm gonna go to the bathroom.